Die russische Internetzeitschrift Rimchichi vom 31. Januar stellte in ihrem Beitrag die wichtigsten Ereignisse in Korea 2016, die stolzen Erfolge der Armee und des Volkes der DVRK vor, die im Vorjahr unter der Führung der Großen Partei der Arbeit Koreas bei der Verteidigung der Souveränität und Würde des Landes und beim Aufbau des starken sozialistischen Staates erzielt wurden.